Es würde sich vielleicht auch mal lohnen, eine Extraveranstaltung zu Marx Engels Werke im internationalen Kontext zu machen, weil das Besondere bei der MEW ist wirklich, dass die ausgerechnet die deutsche MEW-Werkausgabe eine ziemlich verschneichte ist. Sowohl die russische als auch die englische Ausgabe zum Beispiel, die wurden nach 1990 weitergeführt. Da gibt es viel mehr Bände, es sind viel mehr Texte bereits erschienen als in der MEW. Auch in Italien wird die Werkausgabe weitergeführt. Und das jetzt ausgerechnet sozusagen in der Sprache, in der Marx geschrieben und publiziert hat, es nach 1990 für 30 Jahre gebraucht hat, um einen weiteren Band zu publizieren. Und es ist auch ein bisschen unklar, wie es weitergeht mit der Werkausgabe, ist eigentlich schon auch ein Phänomen. Ich werde so ein bisschen die Schwierigkeit natürlich haben, dass ich einige von euch gut auskenne im Kapital, andere vielleicht nicht. Also ich versuche mal so einen Spagat zu machen zwischen den unterschiedlichen Einstiegsniveaus und habe hier auf jeden Fall einige Folien vorbereitet, an denen ich mich langhangeln werde. Also 1861 ging es los bei Marx und zu der Zeit hat er schon in London gelebt und Ausgangspunkt ist eigentlich nach wie vor ein für ihn sehr wichtiger Einschnitt, nämlich 1848 war für ihn politisch und für viele andere seiner Generation ein einschneidendes Erlebnis, die Revolution in Frankreich und in Deutschland. Und die Niederlage dieser Revolution hat er in einigen Büchern verarbeitet, unter anderem im 18. Brumaire und den Klassenkämpfe in Frankreich. Und in dieser Zeit ist er noch sehr stark davon ausgegangen, dass es einen sehr engen Zusammenhang gibt zwischen Krise und Revolution. Also dass diese Revolution eigentlich nur möglich war, weil es eine Krise zwei Jahre zuvor gegeben hat, 1846. Und dieser enge Zusammenhang, wird ihn noch einige Zeit begleiten. Und 1849 flieht er dann selber nach mehreren Stationen nach London und ist damit, obwohl er schon mit ökonomischen Fragen beschäftigt war, vor ganz andere, sozusagen in ganz anderen Bedingungen kann er arbeiten oder muss er arbeiten. Das sind ja so zwei Seiten und ich habe hier mal ein Zitat aus zur Kritik der politischen Ökonomie, wo er dann eben rückblickend schreibt: Das ungeheure Material für Geschichte der politischen Ökonomie, das im British Museum aufgehäuft ist, der günstige Standpunkt in London für die Beobachtung der bürgerlichen Gesellschaft gewährt, endlich das neue Entwicklungsstadium, worin letztere mit der Entdeckung des kalifornischen australischen Goldes einzutreten schien, bestimmt mich ganz von vorn wieder anzufangen und mich durch das neue Material kritisch durchzuarbeiten. Also er spricht von 49, da hat er dann schon ein paar Bücher auch zu ökonomischen Fragestellungen erarbeitet und er sitzt jetzt ziemlich viele Stunden in der im British Museum und exzerpiert sehr viele Arbeiten, die sogenannte Londoner Hefte. Die Londoner Hefte hat er dann auch später eben nochmal aufgegriffen, als er das Manuskript geschrieben hat, was ich heute vorstellen werde. Diese Exzerpte sind ziemlich wichtig und sind auch noch nicht alle erschienen. Also auch da wird uns vielleicht noch einiges sozusagen Neues entgegenkommen, wenn man sozusagen die Exzerpte mal lesen kann und dann gucken, wie er die weiterverarbeitet hat. Dieses Bild, was ich hier zu der Sprechblase hingemalt habe, das ist von Mai 61. Das ist das älteste überlieferte Foto von ihm. Das heißt, ungefähr so sah er dann auch aus, als er die Manuskripte niedergeschrieben hat. Die hat er im August dann angefangen. Er hat dann nach diesen ganzen Manuskripten eben mehrere Textentwürfe und Anläufe benötigt, um dann irgendwann mal beim Kapital zu landen. Ich habe jetzt hier mal eine Übersicht gemacht und werde dann gleich mal auf das Manuskript eingehen. 1857, 58 gab es dann die nächste große Krise, die erste richtige Weltwirtschaftskrise. Und Marx hatte hier eben auch wieder den Punkt, Revolution und Krise hängen sehr eng zusammen und er schreibt auch an einen Brief, also er arbeitet gerade wie wild die Nächte durch, damit er mit dem Buch fertig wird, bevor die Revolution sozusagen losgeht. Er hatte sozusagen wirklich, als er glaubte, dass es mehr oder weniger vor der Tür steht und hat dann wie wild die sogenannten Grundrisse geschrieben, die abgedruckt sind in MEW 42. Es war dann Mario Tronti, ein italienischer Operaist, nennt das den inneren Monolog von Marx. Also er verständigt sich da über seinen Gegenstand und ungefähr das, was da drin steht, findet ihr auch im Kapital. Anders organisiert, mit anders Begrifflichkeiten, viele Probleme anders gelöst und so weiter. Aber sozusagen von dem, was das inhaltlich ausmacht, ist ungefähr die Grundrisse, die drei Bände des Kapitals. Er fängt dann aber nochmal von vorne an, schreibt dann einen sogenannten der Urtext ist noch überliefert, der führt dann hinüber zur Kritik der politischen Ökonomie, das erste Heft, das ist dann auch wirklich erschienen, 1859, und da geht es nur um Geld und die Ware, und er hatte geplant, dann in mehreren Heften sich mit den weiteren Kategorien zu beschäftigen. Er ist dann aber stecken geblieben und hat sich dann verirrt in wieder neuen Forschungsfragen und hat genau dann dieses Manuskript 61 bis 63 geschrieben. Ich habe unten mal hingeschrieben, in welchen Bänden die erschienen sind. Mega, das ist die sogenannte Marx-Engels-Gesamtausgabe. Das ist eine textkritische Gesamtausgabe mit sozusagen der Orthographie von damals, mit nicht übersetzten Zitaten und so weiter. Und dann die MEW. Und erschienen sind die Manuskripte schon eben in den sogenannten Theorien über den Mehrwert. Und dann die Bände 43 und 44, da werde ich dann gleich drauf eingehen. Nach dem Abschluss kommt er dann zu einem nächsten Manuskriptentwurf. Das sind auch mehrere überliefert, die sogenannten Resultate. Ein letztes Kapitel zum ersten Band, wo sozusagen der Rest vom ersten Band fehlt, und das abschließende Kapitel, wo er nochmal resümiert, was bedeutet das eigentlich, wenn Ware nicht einfach nur Produkt von Arbeit ist, sondern Produkt von Kapital. Es ist auch in diesem, was Antonella vorgestellt hat, im Dietz Verlag günstig zu erwerben inzwischen. Und in der Zeit entsteht dann auch die Manuskripte zum dritten Band des Kapitals. Und dann setzt er sich nochmal hin und fängt quasi von vorne an, Manuskripte zu schreiben zum ersten, zweiten und zum dritten Band. Dann ja, ein paar Sachen macht er noch zum dritten Band, aber vor allem geht es dann nochmal von vorne los, und 67 erscheint dann das Kapital. Und mehr erscheint zu seinen Lebzeiten auch nicht. Also Engels war dann vor dem Problem und der Herausforderung gestellt, aus diesen ganzen Bergen an Manuskripten quasi Band 2 und 3 zu produzieren. Und beim Sortieren der Manuskripte hat er dann auch was gemacht, worauf ich gleich eingehen werde. Und wir gucken uns jetzt sozusagen diese Manuskripte nochmal genauer an, die hier in der Mitte sind. Da sind 23 Hefte erschienen. Also zwischen August 61 und März 62 hat er dieses zur Kritik der politischen Ökonomie fortgesetzt, weil er guter Dinge war, dass er diese Hefte einfach weiter publiziert. Und dann hat er das Manuskript abgebrochen. Da werde ich dann auch gleich nochmal inhaltlich drauf eingehen. Warum hat er eigentlich dieses Manuskript abgebrochen? Also warum kam er da nicht weiter? Und ist dann nochmal in die Geschichte der Theorien gegangen, und die sind eben überschrieben mit Theorien über den Mehrwert. Als Engels diese Manuskripte vorgefunden hat, hat er dann genau über diesen Teil geschrieben, vierter Band des Kapitals. Weil Marx immer mal wieder davon gesprochen hat, nach den drei Bänden des Kapitals möchte ich ein Band machen zur Geschichte der politischen Ökonomie. Und als Engels sich das so angeguckt hat, hat er gedacht, ach, das müsste dieses Manuskript sein. Heute ist man eigentlich der Meinung, weitgehend einstimmig, dass es nicht dieser vierte Band ist, auch wenn es um die Geschichte der Kategorien geht, der politischen Ökonomie. Dann macht er in einem weiteren drei Heften quasi das, was im dritten Band so ein bisschen wieder auftaucht. Und dann, was wir uns jetzt angucken werden, Heft 5, der Schluss, und Heft 19 bis 23, das ist das, was in MEW 44 abgedruckt ist. Und spannend ist da eben genau die Frage, warum hat er eigentlich in diesem Heft 5 inhaltlich abgebrochen, hat sich sozusagen nochmal auf dem Nebengleis bewegt und greift dann nochmal die Fragen auf. Und wenn ihr unten seht, die Systematisierung, also MEW 43, sind sozusagen Heft 1 bis 5, die sind 1990 erschienen, und dann ist die MEW abgebrochen. Die Hefte 6 bis 14 sind in MEW 26 1 bis 3 erschienen und sind schon lange zugänglich. Die Hefte 15 bis 18 sind bisher nur in der Mega veröffentlicht und der letzte Teil eben jetzt neu in MEW 44. Wir haben am Ende von MEW 44, weil es nicht ganz so einfach ist, weil die MEW, die haben versucht, thematisch möglich die Manuskripte immer so zusammenzuschneiden, dass die Themenkomplexe, mit denen er sich beschäftigt, inhaltlich zusammenpassen. Da haben wir sozusagen die Tabelle sehr ausdifferenziert, wo ihr was findet. Und da hat auch schon die Projektgruppe Entwicklung des Marx'schen Systems, können Sie selber nochmal gucken, müsste wahrscheinlich 74 sein oder so, 75, hat das auch schon mal wenn man sich überlegt, da gab es noch nicht mal die Mega, da haben sie sozusagen auch eine große Tabelle gemacht, welche Manuskripte wo zu finden sind. Es eben sehr undurchsichtig war, wo welche Teile zu finden sind. Und wenn man weiß, wie wichtig für Marx eigentlich Darstellung ist, dann kann man schon über die Art und Weise, wie der Stoff organisiert ist, sehr viel aussagen, mit welchen Fragen er sich beschäftigt hat. Und da macht es durchaus Sinn, sich mal zu überlegen, wo gehört eigentlich was hin. Okay, jetzt steige ich inhaltlich ein und ein bisschen nochmal eben mit der Frage, warum hat er dieses Heft 5 auch abgebrochen? Viele seiner Freunde hatten dann auch Angst, dass er das gar nicht mehr weitermacht, unter anderem sein Freund Kugelmann. Und er fragt dann eben nochmal nach und Marx schreibt dann im Dezember 62, es hat mich sehr gefreut, aus Ihrem Brief zu ersehen, dass Sie und Ihre Freunde ein so warmes Interesse an meiner Kritik der politischen Ökonomie nehmen. Der zweite Teil ist nun endlich fertig, das heißt bis zum Reinschreiben und der letzten Fassung für den Druck. Es werden ungefähr 30 Druckbogen sein. Es ist die Fortsetzung von Heft 1, also zur Kritik von 1859, erscheint aber selbstständig unter dem Titel Das Kapital und zur Kritik der politischen Ökonomie nur als Untertitel. Und so weiter und so fort. Und hier taucht zu diesem Zeitpunkt das erste Mal dieser Begriff Das Kapital auf. Vorher hat er davon nie gesprochen. Also erst da hat er die Idee, dieses Buch zu schreiben, Das Kapital, in seinen mit den drei Bänden. Davor hat er eine ganz andere Konzeption. Und in dem letzten Satz schreibt er dann eben noch, die lange Verzögerung hat viele Gründe. Es waren persönliche Gründe, Todesfälle in der Familie, gesundheitliche Gründe. Und natürlich finanzielle Gründe, so stark finanzielle Gründe. Da gibt es eine Anekdote aus der Zeit, dass er sich sogar beworben hat bei der Eisenbahngesellschaft in England. Er wurde aber nicht genommen, weil sein Bewerbungsschreiben unleserlich war, wie er in einem Brief schreibt. Also sozusagen, er war da in einer großen Krise und hat da auch einen neuen Planentwurf gemacht, wo er eben genau seine Konzeption, wie er das alles angeht, verändert. Dieser neue Planentwurf ist in 26.1 erschienen und können wir vielleicht nachher in der Diskussion darauf eingehen. Ich würde sagen, dass er mit diesem Manuskript, und das hat auch was damit zu tun, was ich gleich inhaltlich vorstellen werde, das aufgibt, was er in den Grundrissen als organisierendes Prinzip seiner Darstellung formuliert, nämlich Kapital im Allgemeinen. Da hat er in den Grundrissen diesen Begriff und sagt, er möchte auf der einen Seite alles darstellen, was das Kapital ausmacht, aber ohne auf die Konkurrenz einzugehen. Also er möchte sozusagen nicht die Interaktion von Kapitalen als Erklärungsgrund haben für die Phänomene, die die Konkurrenz zeigt. Und da merkt man dann auch, wie widersprüchlich das ist. Einerseits möchte er alles erklären, was in der Konkurrenz erscheint, möchte aber die Konkurrenz nicht als Erklärungsmoment heranziehen, um zu erklären, warum so etwas so ist, wie es ist. Und dieses sozusagen Modell oder diese Idee, den Kapitalismus zu verstehen, merkt er nach und nach, das trägt nicht so ganz. Und an einigen Punkten wird sich das dann eben auch nachvollziehbar machen. Und das kann ich vielleicht am Schluss nochmal sagen, was das ist, oder in der Diskussion werden wir darauf eingehen. Das ist ein bisschen eine spezielle Diskussion, aber ich würde eben sagen, das ist genau der Punkt auch, warum er eine neue Konzeption macht. Und wenn man sich mal anguckt, in MEW 44 taucht der Begriff Kapital im Allgemeinen eigentlich nur noch einmal auf und danach überhaupt nicht mehr. Die Themenschwerpunkte in MEW 44 sind eigentlich relativ grob schnell umrissen. Es geht um den sogenannten relativen Mehrwert und um die Rückverwandlung von Mehrwert in Kapital. Der relative Mehrwert ist abgegrenzt vom absoluten Mehrwert, wo Marx sagt, Ausbeutung funktioniert einerseits über die Verlängerung des Arbeitstags, das ist der absolute Mehrwert, und eben eine zweite Methode, der sogenannte relative Mehrwert, wo über Produktivkraftsteigerung die wahre Arbeitskraft günstiger wird und dann sogar es das Phänomen eben geben kann, dass die Löhne steigen können und trotzdem die Ausbeutung steigt. Und er fragt sich, warum, also wie ist das möglich, was bedeutet das eigentlich? Und das dominiert das Thema in MBW 44, vor allem die Frage nach der Maschinerie und der Arbeitsteilung, die Arbeitsteilung eben mit einer modernen Fabrik im Vergleich zu früher. Es geht um Wissenschaft und Produktivkräfte. Welche Bedeutung hat die Wissenschaft für die Entwicklung der Produktivkräfte? Es geht darum um die sogenannte reelle und formelle Subsumption. Die formelle Subsumption, da beschreibt er quasi, das Kapitalverhältnis übernimmt die überkommenen Arbeitsweisen, wie sie historisch vorgefunden wurden. Und es gibt dann den Kapitalisten, der die Arbeiter ausbeutet, aber den Arbeitsprozess, die Arbeitsteilung mehr oder weniger so lässt, wie sie sind. Und reelle Subsumption hängt eben ganz stark dann mit der relativen Mehrwertproduktion. Da fängt der Kapitalist an, die Arbeitsorganisation umzugestalten, Maschinen einzusetzen, neue Maschinen einzusetzen. Und die Arbeiter werden damit reell subsumiert unter das Kapital. Und damit verbunden noch die Frage von produktiver und unproduktiver Arbeit und Akkumulation und Reproduktion. Das sind quasi die Themen, die sich durch den MEW 44-Band durchziehen, vor allem entlang von auch nochmal Literaturdiskussionen. Also er gibt sehr viele Zitate und das ist dann auch wahrscheinlich der Mehrwert von MEW 44. Wenn ihr euch den Megaband anschaut, der ist schon länger erschienen, 1984. Da sind aber alle Zitate auf Französisch, Englisch und so weiter und so fort. Das heißt, man muss sich dann eben durch diese vielen fremdsprachigen Zitate quälen und die sind in dem MEW 44-Band übersetzt. Ich komme zu Maschinerie und eben genau nochmal die Frage, warum hat er in Heft 5 abgebrochen, 61? Und zwar kommt er an den Punkt nicht weiter, wo er nicht so ganz erklären kann, was ist denn eigentlich die kapitalistische Spezifik der modernen Maschinerie im Vergleich zu Werkzeugen vor dem Kapitalismus. Also wenn er immer wieder, was ihn umtreibt, was zeichnet den Kapitalismus aus in seinen vielen Facetten, was macht denn die kapitalistische Ausbeutung, was unterscheidet die von vorkapitalistischer Ausbeutung und so weiter und so fort. Und diese Frage gilt natürlich auch für die Maschinerie. Und um diese Frage zu beantworten, liest er einerseits nochmal seine Exzerpte aus den 50er Jahren. Also das, was ich vorher kurz gesagt habe, er kommt nach London, kommt in die Bibliothek und exzerpiert sehr viel. Damals gab es eben noch keine Kopiergeräte. Das heißt, hat jetzt nicht irgendwelche Texte kopiert, die er zu Hause liegen hat, sondern die wissenschaftliche Praxis war Bücher lesen und exzerpieren. Da gibt es auch ein schönes Buch von, sage ich den Namen jetzt richtig, Hans-Peter Müller, den kennen vielleicht einige von der Humboldt-Universität, der hat sich dann nochmal angeguckt, diese Exzerpte und wie er die weiterverarbeitet hat, ob das eigentlich noch passt, weil wenn man meistens, kennt ihr wahrscheinlich auch alle, ein Buch liest, liest man die mit einer bestimmten Fragestellung, man schreibt sich manche Sachen raus und wenn man diese Exzerpte 5 oder 10 Jahre später nochmal rannimmt, dann hat man vielleicht eine ganz andere Fragestellung und hat aber nur seine Aufschriebe und nicht nochmal das Buch und er guckt sich eigentlich nochmal an, hätte eigentlich es was gebracht, wenn man nochmal die Bücher zur Hand nimmt und zeigt dann an ein paar Punkten, dass er sozusagen durch seine eigenen Exzerpte auch ein bisschen manchmal auf Abwege gekommen ist. Er liest eben vor allem Jure und Engels. Also Engels ist ein kleines Denkmal gesetzt in MEW 44. Seine Arbeit über die arbeitende Klasse in England wird quasi alle paar Seiten mal zitiert, wo man merkt, dass Marx da sehr viel empirisch rausziehen konnte, wie die englische Klasse arbeitet und lebt. Er kommt bei der Frage aber sozusagen durch Literaturstudium nicht so richtig weiter, weil Bücher sind langwierige Produkte. Das heißt, er muss irgendwie am Zahn der Zeit sein und nervt dann auch Engels, der ja damals schon wieder eine Fabrik leitet, ständig mit Fragen, was denn eigentlich welche Maschine tut, was diese oder jener Begriff ist. Und da ist dann ein reger Briefaustausch und Engels muss immer wieder erklären, was eigentlich diese Maschine macht, weil Marx da nicht so ganz weiterkommt. Und Marx geht wieder in die Universität. Er geht zu Professor Willis, einem Professor, der in Geologie Vorlesungen für Arbeiter hält und da relativ anschaulich Mechanik und moderne Maschinerie vorführt. Und Marx sozusagen sieht sich an der Frage sogar gezwungen, nochmal in die Uni zu gehen und Expertenwissen sich anzueignen. So, was ist jetzt aber genau dieses revolutionierende Element bei der Maschine? Also was kommt jetzt raus aus dem, was er da sich erarbeitet? Was ist das Revolutionäre bei der industriellen Revolution? Ein Begriff, der in MEW 44 sehr oft auftaucht. Und um das mal auf den Begriff zu bringen, habe ich einen moderneren Technikhistoriker herangezogen, Akos Paulini. Der lebt noch, ein Ungar, der aber hier in Deutschland lehrt. Und er sagt, es gibt einen Unterschied zwischen Handwerkzeugtechnik und Maschinenwerkzeugtechnik. Und diese Unterscheidung, die sozusagen sehr radikal ist, findet er das erste Mal bei Marx. Das heißt, ob das Werkzeug von der Hand geführt wird oder ob dem Arbeiter oder der Arbeiterin das Werkzeug aus der Hand genommen wird und von einer Maschine geführt wird. Das ist eigentlich das, was die industrielle Revolution ausmacht. Also nicht, ob Maschinen von Maschinen produziert werden, ist der springende Punkt. Nicht, ob ein Ochse, ein Mensch oder die Dampfmaschine irgendwas antreibt, also die Bewegungskraft ist, sondern wie er dann eben in MEW 44 schreibt, wer das Werkzeug führt, der Teil des Werkzeugs, der direkt mit dem Stoff in Berührung kam. Also das ist der zentrale Punkt, wo man sagen kann, das macht die industrielle Revolution eigentlich aus, und die Dampfmaschine bezeichnet Marx in MEW 44 deshalb auch eigentlich nur als zweite industrielle Revolution. Also wenn man die vielen Revolutionen, die jetzt im Raum stehen hier bis heute, müsste man sozusagen eigentlich eins weiter denken, weil für ihn dann schon die Dampfmaschine nicht die industrielle Revolution ausmacht, sondern die zweite ist. Und an dem Punkt merkt man, dass er da was ganz eng miteinander verknüpft, weil natürlich hat die Dampfmaschine was bewirkt, aber sie konnte nur etwas bewirken, indem sozusagen das Werkzeug dem Menschen aus der Hand genommen wurde, und erst indem das Werkzeug angetrieben werden wurden konnte durch eine Dampfmaschine, indem es in einer Maschinerie steckt, konnte man die irre Produktivität steigern, die er untersuchen wollte bei dem relativen Mehrwert. Heute findet man das vielleicht wieder bei den Grenzen der Produktivkraftsteigerung bei der Dienstleistung. Also man kann sich vorstellen, dass man in der industriellen Produktion bestimmte Waren immer noch schneller produzieren kann in kürzerer Zeit, aber beim Haare schneiden, pflegen, also Taxifahren, allen möglichen Dienstleistungen gibt es eine Grenze, die natürlich auch immer wieder ausgereizt wird, das merkt man ja gerade in der Pflege, aber sagen, das ist für ihn der zentrale Punkt. Genau, und das ist das eben, wo er sagt, dass das Werkzeug in die Maschine integriert wird, sprengt die organischen Schranken, das, was vor dem Kapitalismus geherrscht hat. Und ich lese jetzt nochmal das Zitat aus dem Kapital vor, was das nochmal deutlich macht. Die Werkzeugmaschine ist also ein Mechanismus, der nach Mitteilung der entsprechenden Bewegung mit einem Werkzeug derselben Operation verrichtet, welche früher der Arbeiter mit dem ähnlichen Werkzeug verrichtet. Ob die Triebkraft nun vom Menschen ausgeht oder selbst wieder von einer Maschine, ändert an der Sache nichts. Ich lese jetzt mal nicht weiter, dass ich nicht in Zeitschwierigkeiten komme. Und einen weiteren Punkt, worauf er aber eingeht, ist, dass die Maschinen auch ein Kriegsmittel gegen Arbeitermeuten ist. Und hier, also Arbeitermeutereien. Und hier zeigt sich auch vielleicht nochmal der schöne Charakter von MEW 44. Im Kapital liest man so Sätze wie, man könnte eine ganze Geschichte der Erfindung seit 1830 schreiben, die bloß als Kriegsmittel des Kapitals wieder die Arbeitermeuten ins Leben traten. Das ist ein Satz, der so ein bisschen apodiktisch da im Kapital steht. Man kann ihn glauben, man kann ihn nicht glauben. Und wenn man jetzt den MEW 44 zur Hand nimmt, dann hat er schöne viele Beispiele, wo er das ausführt. Worauf begründet eigentlich diese Aussage aus dem Kapital? Zum Beispiel schreibt er oder bringt er ein Beispiel: Die Erfindung der Nietmaschine ging ursprünglich aus einem Streik der Kesselschmiede, die in dieser Firma angestellt waren. Bei dieser Gelegenheit wurde der Versuch unternommen, zwei Platten zusammenzunieten, indem die glühenden heißen Nieten in die normale Stanzpresse gepresst wurden. Der Erfolg des Experiments führte unmittelbar zur Konstruktion der Originalmaschine. Und da hat er mehrere Beispiele, auch entlang der Kämpfe um den Normalarbeitstag, also dass die Streiks dazu geführt haben, einerseits, dass neue Maschinen entwickelt wurden, um diese Streiks auch zu brechen, die Arbeiter überflüssig zu machen. Und als die Arbeiter angefangen haben, den 10-Stunden-Tag durchzukämpfen, war quasi die Möglichkeit nicht mehr gegeben, die Ausbeutung zu erhöhen, indem man den Arbeitstag verlängert, sondern man musste produktiver arbeiten. Und so sagt er auch an vielen Beispielen, sind auch sagen die Kapitalisten kreativ geworden aufgrund dieser Arbeiterunruhen. Da könnte man sich fragen, inwiefern das etwas ist, was die Entstehung des Kapitalismus ausmacht. Manche würden auch heute noch sagen, dass Rebellion in Arbeitsverhältnissen auch immer wieder dazu führt, dass es Innovationen gibt oder neue Techniken entwickelt werden. Die sind sozusagen keine pfiffige Erfindung, sondern gehen durchaus auch aus Arbeitskämpfe zurück. Damit verändert sich auch radikal das, was die Wissenschaft im Kapitalismus ausmacht. Mit der kapitalistischen Produktionsweise, so Marx in MBW 44, stellen sich praktische Probleme, die nur wissenschaftlich gelöst werden können. Also wenn man sich Wissenschaftsgeschichte anguckt, dann kann man einerseits feststellen, dass sozusagen die Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft und das Aufkommen der Warenproduktion die Wissenschaft befördert hat und sozusagen zu einer Blüte gebracht hat. Gleichzeitig waren bestimmte Wissenschaften aber noch sehr eng am Handwerk verbunden. Das heißt, diejenigen, die gearbeitet haben und in den Zünften organisiert haben, hatten auch das Wissen, wie sie bestimmte Probleme lösen, angehen und so weiter und so fort. Und die Wissenschaft hatte sich noch nicht in dem Maße verselbstständigt, wie wir das heute können. Und Marx bringt dann eben den Punkt, dass mit der modernen Maschinerie quasi nicht nur, das schreibt er dann im Kapital, die unmittelbaren Arbeiter enteignet werden von ihrem Wissen, wie bestimmte Prozesse ablaufen, sondern die Wissenschaft verselbstständigt sich gegenüber eben genau diesen Prozessen. Und die industrielle Revolution führt dann eben genau dazu, dass die Wissenschaft auch dem Kapitalverhältnis untergeordnet wird, so wie die Arbeiter und Arbeiterinnen auch. Und in MEW 44 schreibt er deshalb: Mit der Maschinerie erhält die Herrschaft der vergangenen Arbeit, also damit meint er die Maschinerie, über die lebendige, nicht nur soziale, in der Beziehung zwischen Kapitalist und Arbeiter ausgedrückte, sondern sozusagen eine technologische Wahrheit. Also darin kommt es dann eben nochmal zum Ausdruck. Und die Formbestimmtheit dieser neuen Arbeit materialisiert sich sozusagen in der großen Maschinerie. Damit ist dann aber auch nochmal verbunden, um welche Arbeit geht es denn eigentlich, die hier organisiert wird. Und drum kommt Marx in MEW 44 auch nochmal auf die Frage von unproduktiver und produktiver Arbeit, weil das für ihn die Unterscheidung von anderen Arten der Arbeit ist, aber von der höchsten Wichtigkeit ist eben genau die Formbestimmtheit der Arbeit, also diese, was macht eigentlich die Arbeit kapitalistisch. Da führt er dann auch relativ nochmal viel aus, eben die Unterordnung unter das Kapitalverhältnis, worauf er eben noch nicht so stark eingeht, wer von euch vielleicht das Kapital schon mal gelesen hat, wenn man dann am Anfang liest, abstrakte Arbeit und so weiter, das taucht zwar also die Wörter tauchen alle irgendwie auf, aber man hat so das Gefühl, er hat noch nicht so ganz den Begriff auf den Punkt gebracht, um was es da eigentlich geht. Das ist dann eine Entwicklung, die quasi nach diesen Manuskripten stattfindet. Manche sagen sogar, der Begriff der abstrakten Arbeit ist eigentlich erst einer, der in der Zweitauflage und noch gar nicht in der Erstauflage richtig präsent ist. Und der letzte Teil der dann als Thema in MEW in 1944 aufgerufen wird, ist Akkumulation und Reproduktion. Der schließt nochmal an den Punkt an, den ich ganz am Anfang gesagt habe, dass er quasi bricht mit einem Konzept, wie er das Kapital in der Darstellung organisieren möchte. Wenn ihr das euch mal überlegt, wie reproduziert sich eigentlich das Kapital? Das heißt, wenn eine Maschine verschleißt, wenn Rohstoffe gebraucht werden, um irgendwas zu produzieren, dann ist dieses Kapital abhängig von anderen Kapitalen. Also es muss sozusagen von anderen Kapitalisten, muss ein Kapitalist Waren einkaufen, Maschinen einkaufen und so weiter, dass es sozusagen im nächsten Reproduktionsabschnitt weiter produzieren kann. Und wenn man sich das überlegt, zwei Kapitale, dann sprengt das genau das, was ich vor kurzem skizziert habe, Kapital im Allgemeinen, wo er genau davon abstrahieren wollte, wie mehrere Kapitale miteinander interagieren. Und an dem Punkt kommt er jetzt in MEW 44 zu der Frage, wie funktioniert das eigentlich? Und nimmt dann viele Fragen vorweg, die er im zweiten Band dann diskutiert und hier dann eben auch wieder mit Engels im engen Austausch ist. Er hat dann nochmal stark François Quinet rezipiert, ein französischer Ökonom, der sowas Ähnliches hatte wie Marx dann im zweiten Band, die Reproduktionsschemata, die bei ihm heißen die Tableau économique, also wo es sozusagen um einen stofflichen Kreislauf einer Gesellschaft geht, wie die sich reproduzieren kann und was für Bedingungen das eigentlich mit sich bringt, wenn wir in einer arbeitsteiligen Gesellschaft eigentlich sozusagen voneinander unabhängig produzieren, aber stofflich voneinander abhängig sind, damit sich das Ganze reproduzieren kann. Da sind wir sozusagen ja aufeinander angewiesen. Und Marx versucht, diese Schematisierung aufzugreifen und für sich fruchtbar zu machen, fängt dann eben auch schon an, mit Abteilungen zu arbeiten, was im zweiten Band dann relevant wird. Also er unterscheidet eine Abteilung, die Lebensmittel produziert, von einer Abteilung, die Produktionsmittel produziert und guckt sich an, wie tauschen die untereinander Waren aus oder wie müssen die untereinander Waren austauschen, damit einerseits die Arbeiterklasse sich reproduzieren kann mit Lebensmitteln und andererseits das Kapital sich reproduzieren kann, einfach um weiterzumachen oder in dem Fall von Akkumulation eben auf erweiterter Stufenleiter, also akkumulieren kann, also sozusagen mehr oder neuere Maschinen einsetzen und auf einer höheren Stand der Produktivität weitermachen kann. Da bleibt er dann aber auch so ein bisschen stecken in MEW 44 und eigentlich stellen sich genau dann auch nochmal fragen, welche neuen Formbestimmungen damit einhergehen für das Kapital, was das eben bedeutet, wenn man sich diesen Reproduktionsprozess genauer anguckt. Und diese Begrifflichkeiten und diese neuen Formbestimmungen tauchen dann auch erst im zweiten Band auf. Und da kann er sie dann vertiefen.